Ja, herzliches Willkommen auch von mir, vor allem auch die Gäste. Ich habe einige gesehen, das freut uns besonders. Ein herzliches Willkommen für die, die zum ersten Mal da sind, auch zu Besuch. Ja, wir beginnen heute, nachdem wir uns seit meines Kommens im Alten Testament beschäftigt haben mit den Psalmen, mit einer fünfteiligen Predigtserie durch den ersten Johannesbrief im Neuen Testament. Und bevor wir heute mit dem ersten Kapitel einsteigen, ist es wichtig, dass wir uns zunächst einen Gesamtüberblick verschaffen und einleitende Fragen klären. Einige von euch wissen, dass es insgesamt drei Johannesbriefe gibt und sie tragen ihren Namen deshalb, weil seit frühester Zeit davon ausgegangen wird, dass der geliebte Jünger Jesu und Apostel Johannes alle drei Briefe verfasst hat, selbst wenn sein Name nicht explizit in den Briefen erwähnt wird. Zu ähnlich sind Schreibweise und Wortwahl der drei Johannesbriefe, wenn sie mit dem Johannesevangelium verglichen werden. Da haben wir gerade Auszüge gehört von Alexander. Und das fällt auch wirklich jedem auf, der das Johannesevangelium und die Johannesbriefe beide gelesen hat. Darüber hinaus ist es so, dass bereits die ersten Kirchenväter kein Zweifel daran ließen, dass der Apostel Johannes Autor dieser Briefe war. Wenn wir den ersten Johannesbrief mit anderen Briefen im Neuen Testament vergleichen, dann gibt es aber daneben weitere Besonderheiten, die an dieser Stelle erwähnenswert sind. Der Brief sticht nicht nur deshalb hervor, weil sein Autor und Verfasser nicht namentlich erwähnt wird, sondern auch deshalb, weil es keine konkreten Adressaten gibt. Johannes redet seine Adressaten, also die Leute, an die er sich wendet, in diesem Brief zwar unter anderem als seine Kinder an, aber darüber hinaus erfahren wir keinen Namen von Geschwistern oder auch nicht den Namen einer Gemeinde, wie wir das sonst gewöhnt sind bei Paulusbriefen, wenn er zum Beispiel an die Gemeinde in Rom schreibt oder an Timotheus. Aber weil der erste Johannesbrief dennoch gleichzeitig viele wichtige Bestandteile eines Briefes aufweist, gehen viele Theologen davon aus, dass es sich dabei um einen sogenannten Rundbrief handelt, der an eine Vielzahl unterschiedlicher Gemeinden adressiert war, mit denen Johannes Kontakt hatte. Das ähnelt in manchem den Rundschreiben, die wir von unseren Missionaren zum Beispiel kennen, die wir heute meist in E-Mail-Form kriegen. Als zum Beispiel Caroline Stahl im vergangenen Jahr in Südafrika war, hat sie sich in ihren Rundbriefen nicht namentlich an alle Geschwister gewandt, sondern sie hat eine allgemeine Begrüßung wie Freunde oder Geschwister gebraucht, weil die E-Mails nicht nur an eine einzige Gemeinde, sondern an ein ganz breites Spektrum von Freunden und Geschwistern adressiert war. Genauso wie der erste Johannesbrief, der vor uns liegt. Neben dem Autor und den Adressaten des Briefes ist es aber an dieser Stelle ebenfalls wichtig, dass wir etwas darüber sagen, weshalb Johannes diesen Brief geschrieben hat. Was war sein Anlass und Grund? Wenn wir den Johannesbrief am Stück lesen, das sind fünf Kapitel, und dazu kann ich euch auch nur ermutigen, dann wird schnell deutlich, dass die Gemeinden ganz offensichtlich durch falsche Lehre von außen bedroht und als Konsequenz irritiert und verunsichert waren. Diese falsche Lehre hatte nicht nur dramatische Auswirkungen auf die Glaubensüberzeugung, sondern vor allem auch auf das Verhalten und Leben, wie wir später sehen werden. Und Johannes' Anliegen ist es deshalb, die Gemeinden im wahren Glauben zu stärken und die Irrlehren als solche zu entlarven. Auch wenn wir nicht alle Details über diese Irrlehrer wissen, besteht kein Zweifel darüber, dass sie einst Teil der Gemeinde waren, sich dann aber im Laufe der Zeit von den Gemeinden abgespalten und getrennt haben. Und dabei ging es Johannes und geht es ihm in diesen Briefen nicht darum, die Abtrünnigen zu korrigieren, sondern es geht ihm vielmehr darum, seinen Lesern deutlich zu machen, dass die Behauptungen dieser Menschen falsch waren, um sie davor zu schützen, den falschen Lehrern Glauben zu schenken. Obwohl diese falschen Lehrer nicht mehr Teil der Gemeinden waren, hatten sie nämlich nach wie vor einen starken Einfluss auf diese Gemeinden und waren darum bemüht, Geschwister mit ihrer falschen Lehre für sich zu gewinnen. Deshalb sah sich Johannes genötigt, die Gemeinden durch das Evangelium zu ermutigen und in der Wahrheit zu stärken. Dabei ging es um weitreichende Fragen wie die Heilsgewissheit, die Rolle des Heiligen Geistes, christliche Perfektion, die wahre Bedeutung von christlicher Gemeinschaft die Person und vor allem das Sühneopfer Jesu. Und das Thema von wahrer christlicher Gemeinschaft ist ein Punkt, der schon sehr früh im ersten Johannesbrief angesprochen wird und der uns auch heute in der Predigt zu weiten Teilen beschäftigen wird. Es ist interessant, dass der griechische Begriff für Gemeinschaft, den einige von euch kennen, Koinonia, dass er nur 4-mal in den Büchern des Johannes vorkommt und das auch nur im ersten Johannesbrief. Er taucht kein einziges Mal im Johannesevangelium und auch nicht im zweiten oder dritten Johannesbrief auf. Es ist daher naheliegend, dass es sich bei diesem Begriff nicht um ein Wort handelt, das für Johannes charakteristisch und typisch war, sondern vielmehr ein Fachbegriff, der von seinen Gegnern irrtümlicherweise benutzt wurde, um das zu beschreiben, was sie mit Gott hatten. Die falschen Lehrer brachten letztendlich zum Ausdruck, dass wahre Gemeinschaft mit Gott nur auf ihrem Wege und mit ihren Überzeugungen möglich war. Was dazu führte, dass die Gläubigen in den Gemeinden ernsthaft verunsichert und irritiert waren. Und deshalb, aus diesem Grund, sah sich Johannes genötigt, die Christen im Glauben auf Jesus hin zu stärken und zu ermutigen und ihnen deutlich zu machen, dass Jesus selbst der Schlüssel zu wahrer christlicher Gemeinschaft ist. Und diese Tatsache war nicht nur für die Gläubigen damals relevant und überlebenswichtig, sondern sie ist es auch für uns heute, 2015 in Frankenberg. Selbst wenn sich unsere Situation in vieler Hinsicht von der damaligen unterscheidet, ist wahre christliche Gemeinschaft auch für uns heute unabdingbar und eine essentielle Grundvoraussetzung für Gemeinde Jesu im biblischen Sinne. Und diese Aussage, dass Jesus selbst der Schlüssel zu wahrer christlicher Gemeinschaft ist, dient auch gleichzeitig als eine Zusammenfassung für den heutigen Predigttext, den ich jetzt mit uns lesen werde. Ich beginne im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, ganz am Anfang, wer mitlesen möchte. 1. Johannes 1, Vers 1. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Herr Jesus Christus, wir preisen dich an diesem Morgen für dein gutes Wort. Gott, und wir bringen zum Ausdruck, dass wir dein Wort brauchen. Es gibt keine Alternative. Niemand sonst hat Worte des ewigen Lebens. Wir bitten dich, dass du redest und sprichst durch dein Wort und dass du uns veränderst. Und dass du uns nicht nur zu Hörern, sondern auch zu Tätern deines Wortes tust. Das beten wir gemeinsam in Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe eben gesagt, dass uns Johannes in diesen Versen deutlich macht, dass Jesus selbst der Schlüssel zu wahrer christlicher Gemeinschaft ist. Aber so, ab wo sehen wir das genau im Text und was bedeutet das? Wir sehen das zunächst in den ersten vier Versen, die wir gerade gelesen haben. Johannes verliert hier nicht viele Worte, sondern er kommt direkt auf die Person zu sprechen, die den entscheidenden Unterschied macht und für uns als Christen alles bedeutet. Das fleischgewordene Wort des Lebens, Jesus selbst. Johannes macht in diesen Versen deutlich, dass er selbst ein verlässlicher Augenzeuge der Menschwerdung Jesu ist und dass er nicht nur eine Vision oder einen Traum von Jesus hatte, sondern dass er das Wort des Lebens hautnah erfahren und erlebt hat. Er hat Jesus mit seinen gottgegebenen Sinnen erfasst. Er hat ihn mit seinen Augen gesehen. Er hat ihn mit seinen Händen gefühlt und sein Wort mit seinen Ohren gehört. Und er spricht nicht nur von sich an dieser Stelle, sondern er verwendet die Mehrzahl wir, um deutlich zu machen, dass er nur einer von vielen ist, die Jesu Leben und Wirken zweifelsohne bezeugen können. Und diese Worte erinnern uns automatisch an den Beginn des Johannesevangeliums, den Alexander vorhin für uns gelesen hat, wo Johannes sehr ähnliche Worte wählt, um von der Menschwerdung Jesu zu berichten. Hier im Johannesbrief gebraucht Johannes verschiedene Bezeichnungen und Titel, um Jesus zu beschreiben. Er beschreibt Jesus zum einen als das, was von Anfang an war, als das Wort des Lebens, schlichtweg als das Leben oder auch als das ewige Leben, das beim Vater war. Damit macht Johannes deutlich, woher die Worte kommen, die er in diesem Brief an die Gemeinden weitergibt. Es sind eben nicht seine eigenen schlauen Worte, sondern es sind die ewig wahren und lebendigen Worte Gottes selbst. Und diese Worte gibt er an die Gläubigen weiter, wie er in Vers 3 sagt, mit dem Ziel und der Absicht, dass sie mit ihm und den anderen Augenzeugen Jesu Gemeinschaft haben. Johannes fügt dann hinzu, dass die Gemeinschaft nicht nur mit ihm und den anderen Augenzeugen besteht, sondern auch mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Solch göttliche Gemeinschaft, die nicht nur mit Geschwistern, sondern auch mit Gott selbst besteht, ist das Ziel und Resultat, wenn die Leser des Johannesbriefes die Worte des Johannes im Glauben ergreifen und sich zu Herzen nehmen. Wir haben vorhin schon kurz über den wahrscheinlichen Ursprung des griechischen Wortes für Gemeinschaft im Johannesbrief gesprochen, aber das Wort selbst und den Inhalt haben wir dabei noch nicht näher beleuchtet. Das griechische Wort Koinonia bringt zum einen eine persönliche Beziehung zum Ausdruck und zum anderen, abhängig vom Zusammenhang, die Hingegebenheit zu einer gemeinsamen Aufgabe, in unserem Fall der Verkündigung des Wortes Lebens. Johannes scheint beides an dieser Stelle zum Ausdruck zu bringen, wenn er davon spricht, dass seine Leser Gemeinschaft mit ihm und Gott selbst haben können, wenn sie sich nach dem richten, was Johannes in diesem Brief schreibt. Sie können zum einen echte, tiefgehende und eine persönliche Beziehung mit ihm und mit Gott selbst genießen. Und zum anderen drückt sich diese Gemeinschaft dadurch aus, dass sie sich mit Johannes eins machen und daran teilhaben, das Wort des Lebens weiterzugeben. Beides ist ein Ausdruck der wahren christlichen Gemeinschaft, die wir auch heute noch in Frankenberg erleben und feiern können, wenn wir uns an dem orientieren, was Johannes in diesem Brief deutlich macht. Dann, so schreibt er in Vers 4, wird seine Freude vollkommen sein. Es gibt ein paar Manuskripte, die nicht von unserer Freude sprechen in dem Text, sondern von eurer Freude. Aber letztlich können wir sicher sein, dass alle davon profitieren und sich alle freuen können, wenn solche Gemeinschaft Realität ist. Johannes als Verfasser des Briefes und die Geschwister in den Gemeinden auf der anderen Seite. Und genau das sollte auch unser Ziel sein in den nächsten Wochen, wenn wir durch den Johannesbrief gehen. Der Johannesbrief verfolgt nicht die gleiche logische Struktur wie Paulus in seinen Briefen. Er arbeitet stattdessen viel mit Verstärkung und Wiederholung. Und das kann daher für manche von uns etwas mühsamer sein zu lesen. Aber wenn wir diesen Johannesbrief, mit offenem Herzen lesen und wenn wir Gott darum bitten, uns zu befähigen, nicht nur Hörer, sondern auch Täter seines Wortes zu sein, dann werden wir als Einzelne, aber vor allem auch als ganze Gemeinde enorm davon profitieren und in unserer Freude wachsen. Aber was genau ist die Botschaft von Jesus, die Johannes seinen Lesern und letztlich uns verkünden soll? Die Antwort sehen wir vor uns in Vers 5. Johannes schreibt hier, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Oder wenn wir die neue Genfer Übersetzung nehmen, da heißt es, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wer das Johannesevangelium kennt oder vorhin zugehört hat, als Alexander vorgelesen hat, der wird wissen, dass die Motive von Licht und Finsternis typisch sind für Johannes. Aber letztlich sind diese Begriffe auch keine Erfindung von Johannes, sondern sie werden auch schon auf unterschiedliche Art und Weise im Alten Testament gebraucht, bis hin zur Schöpfung. Zum Beispiel wird Gott im Schöpfungsbericht als Schöpfer und Schaffer des Lichts bezeichnet. Und im Psalm 27 wird er selbst, Gott, als das Licht genannt. In Johannes 8 sagt Jesus Folgendes von sich selbst. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Paulus sagt von Gott in 1. Timotheus 6, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Licht Gottes in der Heiligen Schrift vorwiegend seine umfassende Erkenntnis und seine Reinheit zum Ausdruck bringt. Und das trifft auch in unserem Fall zu, wie der Zusammenhang deutlich machen wird. Die Botschaft Jesu, die Johannes an seine Zuhörer und an uns heute Morgen weitergibt, ist, dass Gott absolut rein, absolut heilig ist und dass es in ihm nicht mal die geringste Spur von Dunkelheit, von Finsternis und Sünde gibt. Im Griechischen steht hier sogar ein doppelter Negativ, der diese Aussage noch einmal zusätzlich verstärkt. Wir haben in den vergangenen Tagen viel Sonnenschein genießen können und es ist naheliegend, dass wir bei dem Wort Licht automatisch an das Sonnenlicht denken. Und die Menschen damals haben das natürlich noch viel eher getan, weil sie neben der Sonne und dem Feuer kein elektrisches Licht und Glühbirnen kannten, wie wir das heute tun. Aus Erfahrung wissen wir alle, dass wir nicht lange in die Sonne blicken können, ohne geblendet zu werden oder ohne bleibenden Schaden zu nehmen. Deswegen tragen wir Sonnenbrillen oder wir klappen die Sonnenblende im Auto runter, wenn uns die Sonne in die Augen scheint. Aber trotz all der beeindruckenden Kraft der Sonne ist selbst das Licht der Sonne nicht vollkommen rein, weil es, und das wusste ich auch nicht bis vor ein paar Jahren, weil es sogenannte Sonnenflecken gibt, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann, die aber mit entsprechenden Hilfsmitteln deutlich sichtbar werden. Und der wichtige Unterschied zu Gott ist, dass wir bei Gott niemals irgendeinen Runzel oder irgendeinen Fleck finden können, egal wie lange wir suchen, egal welche Hilfsmittel wir nehmen. Gott ist absolut perfekt und vollkommen. Er ist 100% heilig, ohne auch nur einen Hauch von Dunkelheit. Und diese fundamentale Aussage über Gottes Wesen, über seinen Charakter, die bildet die Basis und die Grundlage für all die ethischen Konsequenzen, die Johannes in den folgenden Versen beschreibt. Also all das, wozu Johannes seine Zuhörer damals und uns heute ruft, fußt auf der Grundlage, dass Gott selbst das vollkommene Licht ist, bei dem nicht die geringste Spur von Finsternis ist. Und Johannes geht jetzt so vor, dass er im Folgenden auf drei konkrete Behauptungen und Aussagen der falschen Lehrer eingeht, diese klar widerlegt und deutlich macht, wie wir stattdessen leben sollen. Dazu hat er dann drei Gegenthesen. Diese drei Abschnitte sind leicht zu erkennen, weil sie alle den gleichen Anfang haben. Sie beginnen alle mit folgenden Worten, wenn wir sagen oder wenn wir behaupten, Punkt, Punkt, Punkt. Die erste dieser drei Behauptungen sehen wir in Vers 6. Johannes sagt, wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Die falschen Lehrer hatten offensichtlich damit geprahlt, dass sie wahre Gemeinschaft mit Gott haben. Aber das Problem war, dass diese Menschen nicht in Gottes Licht, sondern in der Dunkelheit gelebt hatten und ihr Verhalten in krassem Widerspruch zu Gottes Wahrheit stand. Johannes macht deutlich, dass solche Menschen nicht die Wahrheit sagen, dass sie lügen, weil Gott aufgrund seines eigenen Wesens niemals mit solchen Menschen Gemeinschaft haben kann, die in der Finsternis leben. Finsternis ist hier ein klares Bild für die Sünde, für Rebellion und für den Ungehorsam des Menschen. Aber Paulus richtet diese Worte gar nicht in erster Linie an die abtrünnigen falschen Lehrer, die die Gemeinde schon verlassen haben, sondern an die Schafe, die zur Herde Gottes dazugehören. Zum einen, um sie selbst davor zu warnen, sich genauso zu verhalten, und zum anderen, damit sie nicht von den falschen Lehrern verunsichert werden und sich verführen lassen. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese falschen Lehrer zwar nicht mehr Teil der Gemeinde waren, aber dennoch versuchten sie, Menschen aus der Gemeinde für sich zu gewinnen. Und jetzt schließt Johannes seine Gegenthese an in Vers 7, wenn er Folgendes sagt: Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Johannes macht deutlich, dass es nur eine Antwort gibt auf die Lüge der falschen Lehrer. Und die besteht darin, eben nicht in der Finsternis, sondern im Licht zu leben, genauso wie Gott selbst im Licht ist. Denn dann und nur dann haben wir wahre christliche Gemeinschaft miteinander. Und was macht diese Gemeinschaft möglich? Es ist das Blut Jesu, das uns reinigt von aller Sünde. Das Blut Jesu steht stellvertretend für Jesu Kreuz am Tod, den er stellvertretend für sündige Menschen wie uns gestorben ist und damit die Schuld und die Strafe für unseren Ungehorsam auf sich genommen hat. Aber diese reinigende Kraft des Blutes Jesu ist nur ein Trost für diejenigen, wie Johannes hier deutlich macht, die eben im Licht und nicht in der Dunkelheit leben. Das wirft natürlich die Frage auf, weshalb wir überhaupt die Reinigung von Sünde brauchen, wenn wir im Licht leben. Und die Antwort folgt prompt in den darauffolgenden Versen. Johannes geht jetzt auf die zweite und auf die dritte Behauptung der falschen Lehrer ein, die sich sehr ähnlich sind. Er sagt zunächst Folgendes in Vers 8. Er sagt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und wir verschließen uns der Wahrheit. Die Aussage der Irrlehrer hört sich in Vers 8 zunächst so absolut an, als ob sie behaupten würden, völlig sündlos zu sein. Aber wenn wir uns die Konstruktion im Griechischen näher anschauen, und das erspare ich euch, und wenn wir sie vergleichen mit den einzigen vier anderen Schriftstellen im Johannesevangelium, die die gleichen Worte gebrauchen, dann können wir davon ausgehen, dass die Irrlehrer nicht behaupteten, dass sie nicht in Sünde geboren seien oder dass sie nicht gesündigt hätten, allgemein, sondern vielmehr, dass sie seit ihrer vermeintlichen Bekehrung niemals gesündigt hatten. Haben also gesagt, ich bin zum Glauben gekommen und habe seitdem nie mehr gesündigt. Aber selbst das, so macht Johannes deutlich, ist eine große Selbsttäuschung, die nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Johannes warnt die Gläubigen damals und uns heute davor, uns unserer eigenen Sünde gegenüber zu verschließen. Johannes bringt dann in Vers 10 das Gleiche auf ähnliche Art und Weise erneut zum Ausdruck, wenn er sich wie folgt ausdrückt. Er sagt, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Der einzige Unterschied zu Vers 8 liegt darin, dass Johannes die Behauptung, nicht zu sündigen, im Griechischen hier in Vers 10 nicht als einen fortlaufenden Prozess, sondern als einen abgeschlossenen Zustand beschreibt. Die Aussage ist allerdings die gleiche. Der wichtige Unterschied, den alle von uns sehen können, auch ohne Griechischkenntnisse, das können wir in unserer deutschen Bibel sehen, der liegt darin, dass Johannes solche Geschwister, die behaupten, nicht gesündigt zu haben, anders beschreibt. Er sagt nicht wie in Vers 8, dass sie verblendet sind und der Wahrheit gegenüber verschlossen sind, sondern er sagt hier in Vers 10, dass solche Menschen Gott selbst zum Lügner machen und seinem Wort keinen Raum in ihrem Leben geben. Und das ist in vieler Hinsicht noch eine gewaltige Steigerung zu dem, was Johannes zuvor schon gesagt hat. Wenn wir meinen, wenn wir die Auffassung haben, dass wir als wiedergeborene Christen nicht mehr sündigen, dann sind wir nicht nur selbst betrogen und der Wahrheit gegenüber verschlossen, sondern wir machen Gott selbst zum Lügner. Wie kann Johannes eine solche starke Gegenbehauptung aufstellen? Nun, Johannes kommt ganz einfach zu diesem Ergebnis, weil er das Gesamtzeugnis der Schrift kennt und die Bibel ist eindeutig. Wir lesen in 1. Mose 6, schreibt Mose Folgendes: Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Wenn wir in die Psalmen gucken, sehen wir von David selbst, dass er Folgendes sagt. Er sagt von Geburt an in Psalm 51, lastete Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Und der Prophet Jesaja sagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und Paulus sagt in Römer 3 schließlich, alle Menschen haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und wer diese eindeutigen Aussagen der Heiligen Schrift leugnet, macht denjenigen, der letztendlich für diese Worte verantwortlich ist, zu einem Lügner. Und diese Person ist Gott selbst. Und daher ist die Leugnung unserer Sünde ein solch unfassbarer Affront und Angriff gegen Gott, der selbst, wie wir gerade gelesen haben, das reine, das pure Licht ist und bei dem es nicht die geringste Spur von Finsternis gibt. Aber Johannes bleibt auch an diesem Punkt nicht stehen. Er beschränkt sich nicht darauf, die Aussagen der Irrlehrer klar zu widerlegen, sondern er präsentiert stattdessen eine Gegenthese. Diese Gegenthese sehen wir in Vers 9. Und das ist ein Vers, den viele von euch auswendig können, weil er so eine kostbare Verheißung Gottes ist. Johannes sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Johannes macht deutlich, dass wahre Kinder Gottes letztendlich nur eine Option haben. Und die besteht nicht darin, unsere Sünden unter den Teppich zu kehren, sondern sie demütig und ehrlich zu bekennen. Und wir sollen unsere Sünden nicht deshalb bekennen, weil wir dann von einem guten und gerechten Gott bestraft werden. Nein. Wir sollen unsere Sünden deshalb bekennen, weil Gott uns in Jesus die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das brauchen wir deshalb so sehr, weil unsere Sünde der Gemeinschaftskiller Nummer eins ist und wahre christliche Gemeinschaft miteinander und mit Gott zerstört. Und wie kann Gott das tun? Beziehungsweise was veranlasst Gott dazu, so zu handeln? Vers 9 macht deutlich, dass Gottes Wesen und Charakter der Grund dafür ist, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Schuld. Die Tatsache, dass unser Gott treu und gerecht ist, das ist unsere Zuversicht, dass er uns unsere Sünde vergibt, wenn wir sie bekennen, statt sie zu leugnen. Gott ist deshalb treu, wenn er uns vergibt, weil er damit Wort hält und alle seine Verheißungen, alle seine Versprechen erfüllt, die er seinem Volk in dieser Hinsicht gemacht hat. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 1, da verspricht Gott Folgendes. Er sagt, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Und im Psalm 103 sagt der Psalmist, denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Und schließlich im Propheten Micha sehen wir, wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt? der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Aber Johannes macht deutlich, dass Gottes Vergebung in Jesus nicht nur seine Treue, sondern auch seine Gerechtigkeit unter Beweis stellt. Und das liegt daran, dass Gott seinen eigenen Sohn bereits stellvertretend für unsere Sünden und für unsere Schuld bestraft hat, wenn wir denn an ihn glauben und zu ihm umkehren. Daher wäre Gott in dieser Hinsicht ungerecht, wenn er uns für etwas strafen würde, wofür Jesus ja bereits bezahlt hat. Aber damit wir nicht Heinrich Heines Trugschluss imitieren, der an seinem Sterbebett gesagt hat, Gott wird mir schon verzeihen, denn Sünden vergeben gehört zu seinem Beruf. Deshalb fügt Johannes in Kapitel 2, Vers 1 Folgendes an. Er sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Johannes möchte sich nicht falsch verstanden wissen, nach dem Motto, wenn Gott uns in Jesus vergibt, dann macht es ja eh keinen Unterschied, ob wir sündigen oder nicht. Nein, Johannes lässt keinen Zweifel, dass seine Absicht und Motivation die ist, dass wir im Licht statt in der Dunkelheit leben und dass wir der Sünde fliehen. Gleichzeitig macht er uns mit folgendem Wort Mut, weil er weiß, dass wir trotz unseres besten Bemühens und Kämpfens gegen Sünde dennoch schuldig werden und versagen. Er sagt, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Es gibt keinen höheren Ton und keine kostbarere Verheißung Gottes, mit der unser Predigttext heute schließen könnte. Johannes hat deutlich gemacht, dass wahre christliche Gemeinschaft nur dann möglich ist, wenn wir im Licht leben, weil Gott selbst das Licht ist. Gleichzeitig kennen wir auch als wiedergeborene Christen, wir kennen alle Momente großen Versagens, in denen wir vor Gott, aber auch an unseren Mitmenschen und auch an unseren Geschwistern schuldig werden, in denen wir keine Entschuldigung und keine Ausrede für unser Fehlverhalten haben. Johannes macht deutlich, dass wir selbst in diesen bittersten Momenten unseres Lebens eine feste Zuversicht haben. Und diese Zuversicht ruht in der Person und in dem vollbrachten Werk unseres Herrn Jesus Christus. Johannes sagt in Vers 1, dass Jesus Christus unser Fürsprecher, ja unser Anwalt ist, der vor unserem himmlischen Vater für uns eintritt. Und als wäre der Name und Titel unseres Herrn Jesus Christus nicht genug, unterstreicht Johannes noch zusätzlich, dass Jesus Christus der Gerechte ist. Und das ist deshalb so wichtig, weil uns Jesus stellvertretendes Sühneopfer überhaupt nicht helfen würde, wenn er nicht vollkommen gerecht gewesen wäre. Wenn Jesus also sein gesamtes Leben ohne Sünde im Licht Gottes gelebt hätte, dann am Kreuz aber ein einziges Mal Gott geflucht hätte, wäre alles umsonst gewesen. Johannes nimmt hier im Text quasi einen fetten Edding, einen Textmarker, und er unterstreicht die Tatsache, dass Jesus völlig gerecht war. In Vers 2 kommt jetzt aber ein komischer Begriff vor, den ich eben schon erwähnt habe, der uns aus unserem heutigen Sprachgebrauch aber nicht mehr unbedingt geläufig ist und vielen unbekannt ist. Ich spreche von dem Wort Sühneopfer. Was bedeutet es, dass Jesus unser Sühneopfer geworden ist? Das Wort Opfer, damit können wir die meisten von uns noch was anfangen. Aber was bedeutet Sühne? Wenn wir das Wort bzw. den Gedanken von Sühne durch die ganze Bibel hindurch verfolgen, dann werden zwei unterschiedliche Aspekte von Sühne deutlich, von denen manchmal nur einer, aber oft auch beide gemeint sind. Und ein oft zitierter Bibeltext, der diese beiden Aspekte von Sühne veranschaulicht, den finden wir in 3. Mose 16. Ihr braucht das jetzt nicht aufschlagen, aber ihr könnt das gerne zu Hause in Ruhe nachlesen. In 3. Mose 16 beschreibt Mose den Versöhnungstag Yom Kippur. Und bei diesem Fest, das jedes Jahr gefeiert wurde, wurden unter anderem zwei Ziegenböcke geopfert. Der eine Bock wurde als Sündenbock für die Schuld und Sünde des Volkes geschlachtet, um Gottes Zorn zu stillen. Und der andere Bock wurde nicht geschlachtet, sondern er wurde in die Wüste geschickt, um dort zu sterben, nachdem die Sünden des Volkes durch Handauflegung auf ihn übertragen worden waren. Der Gedanke dabei war, die Sünden von Gottes Volk für immer zu entfernen, sie wegzubringen. Und im Neuen Testament sehen wir jetzt, dass Jesus der ultimative Sündenbock für uns geworden ist, der beide diese Aspekte für uns und für sein Volk erworben hat. Zum einen lag alle unsere Schuld und Sünde auf ihm und er hat sie ein für alle Mal von uns genommen und er hat sie in die Tiefen des Meeres geworfen, weit weg. Und zum anderen hatte er aber auch den gerechten Zorn des Vaters für unsere Sünde gestillt und Gottes ewige Zuneigung und Gunst sichergestellt. Die Schwierigkeit, die manche mit diesem Verständnis von Sühne haben, ist, dass es so scheint, als hätte der liebende Jesus den zornigen Vater durch seinen Tod gnädig gestimmt. Aber das sehen wir in der Bibel, wäre ein Missverständnis, weil, wie die Bibel klarstellt, uns der Vater schon immer geliebt hat, vor Grundlegung der Welt. Und er selbst, nicht Jesus auf eigene Faust, sondern der Vater war derjenige, der seinen Sohn aufgrund seiner großen Liebe zu uns in die Welt gesandt hat, um stellvertretend für uns zu sterben und nach 3 Tagen aufzuerstehen. Und auch in unserem Text hier im 1. Johannesbrief scheint alles dafür zu sprechen, dass beide Aspekte von Sühne gemeint sind, wenn Johannes davon spricht, dass Jesus Christus unser Sühneopfer geworden ist. Johannes macht dann aber letztlich auch noch deutlich, dass das Sühneopfer Jesu nicht nur auf Johannes und seine Zuhörerschaft begrenzt ist, sondern letztendlich gilt es der ganzen Welt. Das bedeutet freilich nicht, dass jeder Mensch gerettet ist, wie der Rest des Johannesbriefs deutlich machen wird, aber es bedeutet, dass Jesu Sühneopfer ohne Ausnahme, das sage ich deutlich, ohne Ausnahme, jedem Menschen auf der ganzen Welt dient, der es im Glauben und im Vertrauen ergreift. Und das schließt jeden von uns ein heute Morgen. Und das unabhängig davon, ob du heute Morgen das erste Mal in einem Gottesdienst bist oder schon dein ganzes Leben regelmäßig in die Gemeinde gehst. Worauf es letztendlich ankommt, ist, ob du Jesus Christus von Herzen vertraust und ob es dir darum geht, ein Leben in seinem Licht zu leben. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist Jesus auch dein Anwalt und dein Fürsprecher beim Vater. Und dann ist Jesus dein Sündenbock, der deine Vergebung und bedingungslose Annahme Gottes nicht einfach nur theoretisch möglich gemacht hat, sondern faktisch und zweifelsohne erkauft hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und wenn das heute Morgen noch nicht auf dich zutrifft, dann ruf dich Jesus hier und jetzt aus der Dunkelheit deines Lebens in sein Licht zu treten und mit deiner Sünde zu ihm zu kommen, weil er dich liebt und weil er dich retten kann. Und wenn du Fragen darüber hast, was das bedeutet, und wenn du dich ähnlich wie die ursprünglichen Leser des Johannesbriefes fragst, ob du überhaupt wahre Gemeinschaft mit Gott hast oder nicht, dann zögere nicht, nach dem Gottesdienst auf mich oder auf einen Bruder oder eine Schwester deines Vertrauens zuzukommen. Und nimm dir ruhig Zeit die nächsten Tage, lies den Johannesbrief am Stück und bitte Gott, durch sein Wort zu dir zu sprechen. Wir haben in diesen ersten Versen des Johannesbriefes gelernt, dass wahre christliche Gemeinschaft ohne Christus selbst vollkommen unmöglich ist. Und dass dies auch klare ethische Konsequenzen mit sich bringt. Christliche Gemeinschaft setzt voraus, dass wir Christus vertrauen und im Licht statt in der Dunkelheit leben, weil Gott selbst das Licht ist und es bei Gott nicht mal eine Spur von Finsternis gibt. Daher müssen wir ehrlich und demütig mit unserer eigenen Sünde umgehen und sie voreinander und vor Gott bekennen, weil Jesus unser Anwalt und unser Fürsprecher bei Gott ist und für uns einsteht. Er allein ist unser vollkommenes Sühneopfer, dem daher in Ewigkeit alle Dank, alle Ehre und alle Anbetung gebührt. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist das ewige Wort des Lebens und wir preisen dich, weil du in vollkommenem Licht wohnst und es bei dir keine Finsternis gibt. Wir danken dir, dass wir durch dein perfektes Sühneopfer wahre christliche Gemeinschaft mit dem Vater und miteinander haben können. Und wir bitten dich um Gnade im Licht vor dir zu leben und unsere Sünde demütig zu bekennen. Das beten wir im Namen Jesu Christi, des Gerechten, zu Gottes Ehre. Amen.